Siebtes Kapitel: Die türkische Republik und die Kurdenreform. Die Rolle des Mittleren Ostens und die strategischen Positionen der beteiligten Mächte werden entscheidend dafür sein, wie sich diese Phase weiterentwickelt. Die strategischen Hauptmächte sind von außen die Koalition USA-Großbritannien neben anderen unwichtigen Koalitionspartnern und im Inneren die Türkei, der Iran und die versprengten arabischen Staaten. Israel kann man in diesem Zusammenhang wohl nicht separat von den USA betrachten. Das Verhalten der Araber zielt darauf ab, mit aller Macht den Status quo des letzten Jahrhunderts zu erhalten. Der arabische Nationalismus hat keine historische Mission, mit der er irgendwas bewirken könnte. Er zeigt der Demokratisierung die kalte Schulter. Wie man am Beispiel Saddams erkennen kann, erwies er sich als unfähig, die Zeichen der Zeit richtig zu deuten und rechtzeitig Reformen einzuleiten. Der traditionelle Konservatismus des Islam radikalisiert sich und wird noch reaktionärer. Ihm fehlt auch die Fähigkeit, die Widersprüche, die er mit Israel hat, richtig zu begreifen und zu lösen. In dieser Situation kann nur Druck von außen etwas bewirken. Es ist auch unwahrscheinlich, dass die arabischen Massen ein demokratisches Programm präsentieren werden. Der Iran ist durch die wachsenden Spannungen mit Reformkräften im Inneren und mit den USA praktisch neutralisiert. Im Moment ist eine Hauptsorge, die eigene Existenz zu erhalten. Für den Iran steht ganz oben auf der Tagesordnung, sich gegen einen Zerfall à la Irak zu verteidigen. Bleibt die Türkei. Sie ist eine starke Verbündete und auf Linie mit den USA und Israel, jedoch wird diese Allianz erschüttert. Der Hauptgrund dafür ist die kurdische Frage. Die kurdische Frage macht der Türkei mehr und ernsthafte Sorgen als jemals zuvor. Wir müssen detailliert untersuchen, wie es dazu kam und worum es eigentlich geht. Für Israel ist die Irak-Offensive, die es seit langem mittels der jüdischen Lobby in den USA hat vorbereiten lassen, historisch und lebensnotwendig. Sie stellt für Israel einen strategischen Ansatz dar, die Isolation zwischen Millionen von Arabern und Muslimen und die Gewaltspirale zu durchbrechen. Mit keiner arabisch-muslimischen Macht inklusive Ägypten und Jordanien kann es dauerhaft und sicher diese Strategien verfolgen. Auch die gegenwärtigen Beziehungen können sich jederzeit ins Gegenteil verkehren. Damit Israel auf den Beinen bleiben und strategische Sicherheit erlangen kann, braucht es unbedingt ein zweites Israel. Diese Rolle sollte zu einer anderen Zeit der Schah von Persien spielen. Lange wurde die Türkei in diesem Sinne gelenkt. Doch auch letztere konnte man nicht zu einem zweiten Israel machen. Es scheint unmöglich oder jedenfalls nicht leicht und kurzfristig möglich zu sein. Es bleibt die kurdische Option. Israel hat sich sofort nach seiner Gründung um diese Option gekümmert. Man bemühte sich sehr darum, Barzani und später Talabani als Führungsfiguren aufzubauen. Ihnen wurde weit höherer Wert beigemessen, als es ihrer Stärke entsprochen hätte. Man griff ihnen kräftig unter die Arme. Israel sorgte für politische und materielle Unterstützung. Schließlich wurde irakisch-Kurdistan durch die militärische Macht der USA faktisch aus dem Irak herausgelöst. Die formale Einheit des Iraks ist nicht so bedeutend. Diese Entwicklung nun weist alle nötigen Merkmale auf, um die türkische Kurdenpolitik erdbebenartig zu erschüttern. Die traditionelle Politik der türkischen Republik ist es, die Kurden mit allen Mitteln zu einem vergessenen Volk zu machen und jedes Streben nach ihren Rechten und jeden Aufstand brutal niederzuschlagen. Die chauvinistischen Auswüchse bestanden darin, das Verleugnen der Existenz der Kurden ständig zu fördern. Jedes innere und äußere Ereignis, das dem entgegenstünde, wäre ein Überschreiten der roten Linie, wie es in der letzten Zeit in den Medien oft heißt, also ein Kriegsgrund. Die föderale kurdische Struktur, die im Nordirak entsteht, stellt diese Politik auf die Zerreißprobe, jeden Tag, jede Stunde. Es gibt nur zwei Alternativen, sie mit militärischen Operationen zu zerschlagen oder sie zu akzeptieren. Eine militärische Operation bedeutet den Konflikt mit den USA und der Koalition. Akzeptanz hingegen wäre nur eine vorübergehende Politik des Abwartens und hätte keinerlei Merkmale einer Lösung. Wenn wir dem noch die Stationierung von beinahe 10.000 gut ausgebildeten Militanten der PKK in allen Bergregionen und die breite Unterstützung der in- und ausländischen Massen hinzufügen, wird klar, dass sich die Türkei an einem historischen Scheideweg befindet. Ein breit angelegter Kurdistan-Krieg würde alle Kurden der Welt auf einer Seite zusammenführen und zum Verlust der US- und israelischen Unterstützung sogar zu ihrer Feindschaft führen. Dies ist der Grund, warum das Kurdensyndrom der Türkei sich immer noch weiter verschlimmert. Alles drängt die Türkei dazu, eine neue Kurdenpolitik zu entwickeln. Eines müssen wir noch besonders betonen. Die Haltung der USA und Israels zu den Kurden ist alles andere als nur taktisch. Es ist eine Entwicklung, die dauerhaft und strategisch ist und ihnen nach und nach alle Kurden in die Arme treiben soll. Man sieht sie als die wichtigste Kraft bei der Umgestaltung des Mittleren Ostens und versucht, sie entsprechend zu präparieren. Die antisowjetische und antimittelöstliche Rolle, die der Türkei ab den 1950er Jahren übertragen wurde, gegen die Araber und den Iran, will man jetzt in größerem Maßstab und längerfristig die Kurden spielen lassen. Natürlich geht es eigentlich um die Rolle eines zweiten Israels. Es scheint kaum möglich, dass die USA und Israel darauf verzichten werden. In der gegenwärtigen Situation bedeutet der Verlust der Kurden für die USA den Verlust des Mittleren Ostens und den Verlust Israels. Darüber hinaus werden sie, wenn der Iran und die Türkei Schwierigkeiten machen, wieder wie im Irak die Kurden als Hebel benutzen wollen. Kurz gesagt werden für den Mittleren Osten die Kurden in Zukunft der Knüppel aus dem Sack sein. Insbesondere die primitiv-nationalistischen Fraktionen der Kurden sind dazu ohne Umschweife bereit und überbieten sich gegenseitig darin, sich dafür zu empfehlen. Die Rolle, die die Kurden im Irak gespielt haben, wird auf der Tagesordnung keiner Transformation im Mittleren Osten fehlen. Im Lichte dieser Tatsachen ist klar, dass die Türkei ihre grundlegende Politik beim Thema Kurden noch einmal überprüfen und sich um eine Neubestimmung bemühen muss. Dabei muss ich sofort betonen, dass es nicht richtig wäre, das Kurdensyndrom der gesamten Geschichte der Türkei zuzuschreiben. Ich muss dick unterstreichen, dass es die einhellige Meinung aller Historiker ist, dass die Kurden im Jahre 1071 eine strategische Bedeutung bei der entscheidenden Schlacht von Manzikert gegen das Byzantinische Reich innehatten, die den Türken das Tor nach Anatolien öffnete. Die kurdische und türkische Gesellschaft haben enge Beziehungen zueinander entwickelt, im Geiste des Kompromisses zusammengelebt und sich gegenseitig intensiv assimiliert. Außer begrenzten Konflikten zwischen Fürstentümern gab es keine oder nur sehr begrenzte ethnische Konflikte. Die Haupttendenz besteht in der Türkisierung der Kurden und der Kurdisierung der Türken. In der Ära der Seldschuken war es Sultan Sanjar, der als erster den Begriff Kurdistan benutzte und ihm einen Status gab. Als in der Ära des Osmanen unter Selim I. die Expansion nach Osten und Süden begann, war er es höchstpersönlich, der den kurdischen Fürstentümer ein vereinigtes zweites Königreich vorschlug und dadurch eine strategische Allianz bildete. Im Gesetz von 1857 über die Bodenreform wird die Großprovinz Kurdistan begründet. Im 19. Jahrhundert wuchsen der Rückstand zur westlichen Welt und die Forderung des Sultans nach Steuern und Soldaten. Es begann eine Phase von Aufständen, die durch die Kolonialpolitik der Briten mitverursacht wurden. In dieser Situation versuchte Sultan Abdulhamid II. Mit den Stammesschulen, die echte Merkmale einer Reform aufwiesen, und den kurdischen Hamidi-Regimenten zum Erfolg zu kommen. Als Mustafa Kemal 1919 in Samsun landete, hatte er eine strategische Einschätzung der Rolle der Kurden vorgenommen, die auch heute Gültigkeit haben könnte, und handelte entsprechend. Es scheint unrealistisch, dass man den Kampf für nationale Unabhängigkeit und Souveränität richtig bewerten kann, wenn man dies außer Acht lässt. Die Rolle der Kurden in der Republik ist die von den Gründern. Wenn man sich die Reden und höchstpersönlichen Erlasse von Mustafa Kemal Atatürk ansieht, kann man diese Tatsache leicht feststellen. Dass die Kurden dann jedoch in negativer Weise von der Tagesordnung verschwanden, liegt nicht an Kurdenfeindlichkeit. Zunächst waren eine Kurdenreform auf der Grundlage ihrer Freiheit gedacht worden. Atatürk führte dies in einer Rede in Izmit 1924 lang und breit aus. Die Aufstände behindern nicht nur diese Möglichkeit, sie führen auch dazu, dass wegen der Sorge um den Bestand der Republik ihre Niederschlagung übertrieben hart ausfällt. Das gleiche geschieht bei Aufständen im Westen der Türkei. Die kurdischen feudalen Führer, die in jeder Hinsicht inkompetent waren und nicht Fortschritt, sondern Reaktion und lokale Interessen im Sinn hatten, erlebten so eine Zeit, die sowohl ihn als auch dem kurdischen Volk Zerstörung brachte. Nach und nach nistete sich in der Republik die Furcht vor den Kurden ein. Chauvinistische Tendenzen, die zu jener Zeit ohnehin verbreitet waren, gewannen an Stärke. Die fanatische Verleugnung der kurdischen Existenz fand Eingang in den offiziellen politischen Wortschatz. Die oligarchischen Kräfte der Republik nutzten diese Furcht seit den 1950er Jahren noch stärker aus. Jeder kleinste Vorgang im Zusammenhang mit kurdischen Aktivitäten wurde als Separatismus gebrandmarkt. Für die Kurden gab es nur noch die Alternative, entweder Selbstverleugnung oder Aufstand. Der letzte Aufstand dieser Epoche fand unter dem Namen PKK statt. Obwohl die kurdische Identität aus der Versenkung auftauchte, führte diese Phase großen Leidens und großer Verluste nicht zu einer Lösung. Sie endete mit einem Waffenstillstand, der faktisch seit 1998 besteht. Während das oligarchische System in jener Zeit unter Zuhilfenahme der sogenannten Idealisten versuchte, die Linke in die Illegalität zu drängen und zu liquidieren, suchte man gegen die PKK und die kurdische Freiheitskämpfer den Erfolg mit dem Einsatz islamischer Bruderschaften und der Hisbollah. Dies schadete letztlich vor allem der demokratischen Entwicklung der Republik. Dass das bevorzugte taktische Ziel der Türkei die Vernichtung war und selbst bescheidene Forderungen nach Freiheit und Identität mit harten Maßnahmen unterdrückt wurden, beseitigte das Problem gerade nicht, sondern führte in die heutige Sackgasse. Dieses Vorgehen brachte für die Türkei große Nachteile. Dass ihre demokratische Entwicklung nicht an westliche Standards heranreicht, hat zur gegenwärtigen schwierigen Situation in den Beziehungen zur EU geführt. Die anhaltende wirtschaftliche Krise und die hohe Verschuldung verstärken auch den sozialen Verfall. Als Folge der Kriegsökonomie erreichte die Produktivität Tiefstände und Armut, Korruption und Arbeitslosigkeit Rekordausmaße. Kurz gesagt, die Chance, ein zweites Japan zu werden, wurde wegen der Blindheit der Politik verspielt. Die türkische Republik steht jetzt vor einer der wichtigsten Entscheidungen ihrer Geschichte. Wird das oligarchische System auf der Politik des Status quo beharren oder wird es die aktuelle Krise überwinden, indem es die Prinzipien der demokratischen Republik in jedem Bereich in die Praxis umsetzt? Wir befinden uns in einer schmerzhaften Übergangsphase. Es ist bei weitem nicht sicher, wohin die Entwicklung geht. Ein Beharren auf dem oligarchischen System würde zur Abkapselung und Abkoppelung von der modernen Welt führen. Auflösungserscheinungen, ähnlich wie in Jugoslawien oder dem Irak, wären unausweichlich, da weder die innere noch äußere Dynamik diesen oligarchischen Status quo noch länger ertragen kann. Wenn man aber die Option vollständiger Demokratie wählt, wird man sich mit der zeitgenössischen Welt vereinen und die inneren Probleme ohne Blutvergießen lösen können. Dies wird nicht nur dem Wohl kleiner Gruppen, sondern der gesamten Türkei dienlich sein. Eine wirkliche und starke Einheit des Landes kann so ohne repressive Gewalt gewährleistet werden. Entscheidet sich die Türkei für diese Lösung, so wird ihr Ansehen im westlichen Ausland steigen. Die bemerkenswertesten Ergebnisse aber werden sich im Demokratisierungsprozess des Mittleren Ostens zeigen. Die Türkei wird wieder ihre traditionelle Führungsrolle im Mittleren Osten übernehmen. Sie wird von der gegenwärtigen, noch nicht entschiedenen Situation in der Region profitieren und sich zu einem Land entwickeln, dessen Wort auch bei der US-britischen Koalition Gehör findet und respektiert wird. Damit wird man den Weg einschlagen, den man in den Gründungsjahren der Republik gehen wollte, wozu es aber aus den bekannten Gründen nicht kam. Der Prozess von Unabhängigkeit und Souveränität wird dann mit der Demokratie gekrönt. Zweifellos hat in den letzten Jahren ein bedeutender Reformprozess begonnen, der jedoch nicht richtig in Gang kommt, weil er in der kurdischen Frage immer noch hinterherhängt. Eine vollständige Demokratisierung der Türkei ist nicht durch eine Kurdenreform möglich. Auf dem Weg zu einer solchen Reform der türkischen Republik müssen wir Folgendes berücksichtigen. Erstens. Der türkische Patriotismus gewinnt seine wahre Bedeutung. Erstens. Der türkische Patriotismus gewinnt seine wahre Bedeutung, wenn er sich beim Thema Kurden an Alp Arslan, Selim I. und Mustafa Kemal orientiert. Man kann meines Erachtens nicht patriotisch sein, indem man wie im oligarchischen System nationalistische und religiösen Fanatismus instrumentalisiert, um Linke und Kurden zu liquidieren. Diese Strömung von außen durch den Imperialismus gefördert, im Inneren von der Oligarchie gegen den Realsozialismus und demokratische Freiheit angeheizt, sind im eigentlichen Sinne separatistisch, denn sie spalten die soziale und nationale Einheit. Die Leugnung von verschiedenen Volksgruppen bereitet den Boden für den gefährlichsten Separatismus. Sie führt zu Feindseligkeit und Konflikten. Dagegen wirkt die Respektierung aller Gruppen, Identitäten, Glaubensüberzeugungen und Meinungen zusammen mit einem integrierenden Patriotismus verbindend und festigt die nationale Einheit. Zweitens. Der Zwang zur Assimilation muss beendet und der Freiwilligkeit Vorrang gegeben werden. Ohnehin werden Sprache und Kultur von den alltäglichen Bedürfnissen bestimmt. Vielsprachig und multikulturell zu sein bedeutet Reichtum. Die Entwicklung von Sprachen und Kulturen ist ein Hauptindikator für das Niveau der Zivilisiertheit eines Landes bzw. eines Staates. Es ist weder möglich, noch dem wirtschaftlichen und sozialen Leben zuträglich, sie alle in einem Tiegel einzuschmelzen. Die Tendenz unserer Zeit geht dahin, alle Kulturen und ethnischen Identitäten sowie ökologischen Einheiten zu bewahren. Die Kurden zwangsweise den Türken zuzurechnen, lässt auch das kulturelle Profil der Türken verschwimmen. Es führt dazu, dass schließlich weder Kurden noch Türken da sind, sondern in einem negativen Sinne Hybride, Mischexistenzen. Eine natürliche Vermischung kann zu Reichtum und Schönheit führen, Zwang führt zu Krankheit. Drittens. Menschen zu Türken zu erklären und ultraschauvinistischen Druck auf alle politischen, sozialen und wirtschaftlichen Strukturen auszuüben, führt zu einer enormen Heuchelei, Doppelzüngigkeit und Verstellung. Die Beziehungen zwischen Individuen, die oberflächlich sind und sich in vielfacher Weise ständig verstellen, werden so völlig sinnlos. Die türkische Welt und Kultur sind groß und bedeutend genug, um sich nicht noch eine neue Gruppe einverleiben zu müssen. Deren innere Struktur zu demokratisieren und ihr intellektuelles Niveau zu fördern, würde der Türkei besser anstehen, als sie zu demütigen. Eine Türkei, die ihre Demokratisierung durch eine Kurdenreform abschließt, wird ihren Platz in der EU erhalten und ihren Einfluss im Mittleren Osten, aber auch im Kaukasus, dem Balkan und Zentralasien verstärken. So kann sie eine Rolle spielen, die ihrem historischen Erbe angemessen ist. Sie wird nicht mehr hinken, sondern geraden Schrittes vorwärts schreiten. So kann es der Türkei gelingen, die Kontrolle über die Demokratisierungsoffensive im Mittleren Osten nicht an die USA und anderen Mächten abzugeben, sondern selbst in strategischer Solidarität und Geschwisterlichkeit mit den Kurden voranzukommen, wie sie es in allen kritischen Phasen ihrer Geschichte getan hat. Durch Leugnung der Geschichte findet kein bedeutender Fortschritt der Geschichte statt, und selbst wenn, kann er nicht von Dauer sein. Indem wir uns die ineinander verwobenen Stränge der türkisch-kurdischen Geschichte vor Augen führen und sie im Sinne eines demokratischen Kompromisses nach zeitgenössischen Kriterien neu ordnen, können wir eine strategische Solidarität erschaffen. Nur auf diese Weise können Kurden und Türken sich gegenseitig fördern, anstatt ihre Kräfte aneinander zu verschleißen. Die Stärke der einen Seite wird als die Stärke der anderen gelten. Dies wäre der Idealzustand. Man sollte nicht zulassen, dass die unglücklichen Ereignisse der jüngeren Geschichte, Provokationen von außen oder kurzfristige Interessen dieser großen historisch-strategischen Gemeinsamkeit noch einmal im Weg stehen. Eine solche Politik bedeutet sowohl eine entscheidende Unterstützung der gesamten türkischen Welt als auch die Förderung der Einheit aller Kurden. Völker zu teilen und zu beherrschen ist ein Prinzip des Imperialismus. Geschwistervölker sollten sich dagegen um Einheit bemühen. Eine Politik der gegenseitigen Vergebung und Toleranz, um das Leiden der jüngsten Vergangenheit schnell zu lindern, sollte umfassend in die Tat umgesetzt werden. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts ist die Zeit reif, dass unsere Völker in Frieden und Freiheit leben, wie sie es verdienen. Konkret auf die Politik bezogen heißt das Folgendes. Als erstes braucht man, um die allgemeine Demokratisierungsinitiative der Türkei durch eine Kurdenreform zu ergänzen, revolutionäre Veränderungen der Mentalität und des Gewissens der politischen Führung. Die historischen und aktuellen Bedingungen, die die Phänomene Türken und Kurden geformt haben, eröffnen genügend Möglichkeiten dafür. Die Gründungstradition der Republik besagt, dass die Führung auf wissenschaftlichen Prinzipien beruhen muss. Atatürks Formulierung: Der beste Lehrer im Leben ist die Wissenschaft, verdeutlicht dieses Prinzip. Wissenschaftlichkeit und die Anerkennung aller sozialen Fragen bzw. Gruppen ist ein Merkmal einer modernen politischen Führung, die offen ist für demokratische Kompromisse. Demokratische Führungen zeichnen sich dadurch aus, dass sie herkömmliche politische Anschauungen wie rechts, links, liberal oder religiös sowie chauvinistisch-türkischen bzw. primitiv-religiösen kurdischen Nationalismus überwinden, die als Varianten des Dogmatismus bisher prägend waren. Die republikanische Basis von Laizismus und Rechtsstaatlichkeit verleiht solchen Führungen die nötige mentale, politische und juristische Kraft. Der Kampf für eine demokratische Neuordnung der oligarchischen Republik sollte Hauptaufgabe einer zeitgenössischen Führung sein und sie sollte ihn erfolgreich führen. Als zweites muss man die neue Institutionalisierung der Gesellschaft in der Republik sorgfältig und mutig angehen. Eine Neustrukturierung heißt hier auf keinen Fall, sich gegen die Unteilbarkeit von Staat und Land zu wenden, sondern bedeutet im Gegenteil eine demokratische Einheit des Landes, des Staates und der Gesellschaft, die aus unterschiedlichen kulturellen Wurzeln erwächst und die gemeinsame Heimat auf der Grundlage zeitgemäßer Kriterien definiert. Als untrennbarer Bestandteil der demokratischen Einheit der Republik muss auch die demokratische Institutionalisierung der kurdischen Identität in allen gesellschaftlichen Bereichen anerkannt und gefördert werden. Diese demokratische Institutionalisierung hängt eng mit der Überwindung der Institutionen, feudaler Mentalität und der Entwicklung einer zeitgemäßen Gesinnung zusammen. Eine wahrhaft geschwisterliche Haltung erfordert genau das. Durch die Verbundenheit, Unterstützung und Solidarität, die die Kurden im Verlaufe ihrer Geschichte den Türken gegenüber bewiesen haben, haben sie eine solche Einstellung verdient. Der konkrete Ausdruck einer Kurdenreform wäre die Suche der Kurden nach Freiheit und den Versuch, diese mit demokratischen Projekten und Institutionen zu realisieren, nicht als separatistisch zu begreifen, sondern als Bemühung um ein echtes und tragfähiges Miteinander. Entsprechend sollten auch die juristischen Grundlagen angeglichen werden, indem nationales Recht gemäß universellem Recht reformiert wird. Drittens sind einige grundlegende politische und gesetzliche Maßnahmen zu treffen, um die Krise, die überall und in jedem Bereich im Land herrscht, nicht in Zerstörung und Chaos umschlagen zu lassen. Gegenüber den Kurden im Nordirak sollte man eine gewinnende und von den Bemühungen um eine demokratische Lösung getragene Haltung einnehmen. Gleichzeitig ist ein politisches und juristisches Streben nach einer friedlichen, demokratischen Mitarbeit der richtige Weg, um zu verhindern, dass die ca. 10.000 Personen umfassenden Streitkräfte von PKK, KADEK, die sich ernsthaft bemühen, den Waffenstillstand fortzusetzen, gezwungen werden, in Massen die Grenzen zu überqueren. Man sollte sich dabei deutlich vor Augen führen, dass dies genau das Gegenteil des veralteten und engstirnigen Reuegesetzes wäre, das trennt, anstatt zu vereinen. Will man aus der Krise herauskommen und sich von der IWF-Politik befreien, so muss man diejenigen, die mit der Republik ihren Frieden machen wollen, die auf eine demokratische Lösung setzen und die auf jede Art von Gewalt und Illegalität verzichten, im Rahmen einer friedlichen demokratischen Mitarbeit eine Chance geben. In diesen Punkten auf einer entgegengesetzten Haltung zu beharren, würde bedeuten, dass die Krise in ein Chaos übergeht, das soziale Verwerfungen, Arbeitslosigkeit, Armut und innerpolitische Spannungen noch zunehmen werden, dass die auf einen Kompromiss ausgerichtete politische Atmosphäre gänzlich zerstört wird und das Ergebnis all dessen die soziale, demokratische, laizistische und rechtsstaatliche Republik wieder in eine anarchische, gewaltgeladene, oligarchische Republik zurückverwandeln würde. Dies würde den Verfall der Republik, den Bruch mit der zeitgenössischen Zivilisation, den kompletten Verzicht auf den EU-Beitritt und die Verwandlung der Konflikte, die aus der Kurdenproblematik resultieren, in einen Krieg mittlerer Intensität bedeuten. Mit Unterstützung der Großmächte würde der primitive kurdische Nationalismus den ersten Schritt bei seinen Bemühungen für eine Staatsgründung tun. Außerdem würden sich viele Probleme mit den Nachbarn, vor allem mit Zypern und den Armeniern, noch stärker bemerkbar machen. Eine Türkei, die sich innen und außen verschließt, verarmt, arbeitslos wird, völlig mit Toleranz und Kompromissen bricht, wird sich schließlich mit Entwicklungen konfrontiert sehen, die sie zu einer Art neuem Jugoslawien oder neuem Irak machen. Alle Individuen, Alle Gruppen und Institutionen sollten sich bemühen, als echte, freie Bürgerinnen und Bürger der Republik das ihrige dazu beizutragen, um solch negative Entwicklungen keinen Raum und keine Chance zu geben. Insbesondere die Intellektuellen, die die Wirklichkeit besser durchschauen als andere, sollten die Bemühungen um Kompromisse im Geiste von Gerechtigkeit, Toleranz und Freiwilligkeit zu schätzen wissen und sie unterstützen. Alle verantwortungsbewussten Mitglieder von Institutionen, des Staates und der Regierung sowie alle Organisierungen der Zivilgesellschaft sollten sich auf ihre Weise engagieren, ihre Kompetenz und ihren Einfluss für eine Lösung dieser alle betreffenden Probleme in die Waagschale zu werfen. Persönlich bin ich davon überzeugt, dass ich meine Pflicht als freier Bürger erfüllt habe, indem ich während der Zeit auf Imrali diese Position geklärt und mich für ihre Umsetzung eingesetzt habe, soweit mir das möglich war. Jegliche Unterstützung wird zum Erfolg meiner Bemühungen beitragen. Gemeinsamkeit wird sie effektiver machen. In diesem Sinne werde ich meine Vorschläge, die ich für die türkische Seite gemacht habe, für die kurdische Seite und die verantwortlichen Kräfte im letzten Kapitel spezifischer und detaillierter formulieren und so von Imrali aus meine Antwort auf das Athener-Komplott vervollständigen und abrunden.